Sock me a bit to the slate. Eine Sache mehr, die ich nicht glauben mag. Ja, ich liebte diese Kraft, die du mir unendlich gabst. Doch irgendwann kommt der Moment, in dem man das Schwierige erkennt. Werden nicht gemeinsam lachen, selbst wenn ich es mir so sehr wünsch. Denn du bist unerreichbar fort, fort von mir. Wollten wir nicht noch nach Hamburg, um die Schiffe zu sehen? Wollten wir nicht noch nach Hamburg, um uns näher zu stehen? Wollten wir nicht noch so viel schaffen, in dieser Welt und in diesem Hafen, in dieser Stadt, die so viel mehr als nur gute Musik zu bieten hat? Ich lege ab und trage mein altes Leben zu Grab. Nichts, was mich hier halten kann. Ja, ich liebe meine Stadt, bei Tag und auch bei Nacht. Doch manchmal kommt ein Moment, in dem man das Richtige erkennt. Ich kann nun hier nicht mehr leben, das liegt nicht zuletzt an mir. Ich werde dennoch mein Bestes geben, Bestes geben. Wollten wir nicht noch nach Hamburg, um die Schiffe zu sehen? Wollten wir nicht noch nach Hamburg, um uns näher zu stehen? Wollten wir nicht noch so viel schaffen, in dieser Welt und in diesem Hafen, in dieser Stadt, die so viel mehr als nur gute Musik zu bieten hat? Einzig und allein, du bist schuld an meinem Glück. Niemals so zuvor gelacht, das ist doch verrückt. Alles Glück der Welt wünsche ich dir, mein Schatz. Vielleicht ist in deinem Herzen für mich auch noch Platz. Denn London, New York oder Sydney hätte ich gerne mit dir bereist. Einmal um die ganze Welt mit dir, ich will nur, dass du das weißt.